einschätzen zu können, dass ich vielleicht mal abfragen würde, wer so eine grobe Ahnung hat, was in diesem Buch von Holzkamp drinsteht. Also entweder über Einführungen von Stefan hier oder sein Buch oder die Einführung von Moritz Marquardt oder tatsächlich dieses Buch selber versucht zu lesen. Und wer ist da komplett noch planlos? Genau, ich hoffe, dass wir das so ein bisschen hinkriegen, das einzufangen, aber es könnte sein, ja, dass man da dann ziemlich schnell irgendwann aussteigt. Also nur als Warnung vorher, aber gerne auch nachfragen, wenn euch irgendwas nicht klar ist. Genau. Möchtest du noch einführende Worte sagen? Ja, Stefan Mehret, das erwähnte Büchlein ist das hier, was einigen schon vielleicht ersatzweise oder auch komplett oder als Einstieg geholfen hat, die Grundlegung zu lesen oder auch nicht. Ich habe nie Psychologie studiert, ich habe mich aber seit fast 30 Jahren damit beschäftigt, vor allem mit der kritischen Psychologie, weil ich das immer spannend für mich fand. Für mich ist Psychologie, kritische Psychologie im Besonderen etwas fürs Leben. Deswegen finde ich das jetzt auch gerade super, der Prozess, den wir mit kollektiver Selbstverständigung organisieren, wo es für mich jetzt richtig praktisch wird. Also ich habe mich sehr intensiv mit dem Buch auseinandergesetzt, habe mit sehr großem Interesse Martins Arbeit gelesen und dachte, cool, da müssen wir mal drüber reden. Genau, das sagen wir eigentlich seit 3 Jahren und Jetzt haben wir beschlossen, das mal vor Publikum zu tun. Genau. Dann würde ich das mal unterstützend hier versuchen, mit PowerPoint so ein bisschen zu sagen, worum geht es da eigentlich und was ist mein Problem damit. Ich muss dazu sagen, ich habe zur Vorbereitung dieser Veranstaltung meine Arbeit nochmal gelesen und festgestellt, dass ich ganz grobe Missverständnisse von dem, was Holzkamp da tut, da drin habe. Musste also so 90% meiner Argumentation über Bord schmeißen. Insofern wird das jetzt hier alles sehr skizzenhaft. Aber ich glaube, vielleicht wird einiges klar. Also, das kommt langsam. Ne? Wir wollen den Titel nochmal sehen. Also das, ich will. Genau, also mein Teil wäre Kritik an Holzkamps Begründung der menschlichen Natur oder der menschlichen Naturgrundlage psychischer Funktionen müsste man jetzt eigentlich ausführen. Holzkamps Projekt ist, das ist immer für Leute, die dieses Buch das erste Mal lesen, total merkwürdig. Der will uns was sagen über Menschen in der bürgerlichen Gesellschaft und deren Psyche. Und wo fängt er an? Beim Einzeller. Ja? Und das ist natürlich so ein bisschen erstmal merkwürdig. Warum fängt der Mann beim Einzeller an? Und um das zu verstehen, muss man vielleicht nochmal die Problemstellung, die er sich da gibt, klar machen. Nicht? Also wenn ich in die Psychologie gucke, egal in welche, habe ich das Problem, alle Grundbegriffe, ob ich nun Reiz und Reaktion nehme oder eben Prämissen, Gründe, Handeln, Bedeutungen, Bedürfnisse, all diese Begriffe beziehen sich auf irgendeine Vorstellung von menschlicher Natur. Das ist entweder implizit, ja, bei Reizreaktion ist die implizite Vorstellung, Menschen sind halt so eine Blackbox, da geht ein Reiz rein und eine Reaktion wieder raus, aber da ist schon eine Vorstellung von Natur mit drin, oder es ist eben explizit, so wie Holzkamp das macht. Das Problem ist, ich sehe ja immer nur Menschen in der Gesellschaft, wie sie da stehen und liegen. Ja? Und ich sehe nie, was ist denn eigentlich die gemeinsame Natur von Menschen, weil ich ja immer Menschen sehe, die sich schon in Gesellschaft reinentwickelt haben und von dieser Gesellschaft geprägt sind und diese Gesellschaft verinnerlicht haben. Deswegen kann ich sozusagen erstmal auf der Phänomenebene, wenn ich mir Menschen angucke, nicht unterscheiden, habe ich es hier mit einem fixen, natürlichen Tatbestand zu tun, der auch unveränderlich ist, oder habe ich es mit einer gesellschaftlichen Ausprägung zu tun, die auch ganz anders sein könnte. Weil beides begegnet mir erstmal als, so verhalten sich Menschen eben. Mhm. Sagen in der, könnte sagen, was wir sehen, ist immer sozusagen eine Realisierung biologischer Entwicklungsmöglichkeiten, die wir haben. Aber ich kann eben sozusagen, wenn ich Menschen in der bürgerlichen Gesellschaft betrachte, nicht sagen, gäbe es auch eine Möglichkeit, sich anders zu entwickeln? Gibt es was darüber hinaus gibt? Gibt es Möglichkeiten, wie das Leben noch schöner sein könnte im Endeffekt? Ne? Also sagen, kritische Psychologie versucht, die Entwicklungsbehinderung, die Gesellschaft uns täglich auferlegt, sichtbar zu machen. Und dafür brauche ich einen Begriff von menschlicher Natur, der eben nicht in eins ist mit der bürgerlichen Gesellschaft. Frage ist nur, wie komme ich da hin? Ne? Wie kann ich das machen, ohne in Biologismen zu verfallen, ohne die menschliche Natur mit dem, was ich sehe, zu identifizieren? Und das Zweite ist, wie kann ich das so machen, dass ich nicht einfach eine schöne Geschichte erzähle, die Linken so schmeckt, ja? Sondern eine Geschichte, die im besten Falle wissenschaftlich überprüfbar ist. Das heißt, wirkliche Wissenschaft davon, was menschliche Natur ist. Also kann ich Kategorien finden, die auf ideologisch neutralen Boden gewonnen werden? Und das wäre das Vorhaben, was in unserem Titel mit diesem schönen Wort historische Empirie auftaucht. Das heißt, ich versuche den Entwicklungsgang der Evolution zum Menschen hin nachzuzeichnen. Das ist empirisch überprüfbar, man hat sozusagen Daten aus Evolutionstheorie, aus Paläoanthropologie und so weiter und so fort. Und danach kann man im besten Fall, das ist das Vorhaben, die Entwicklung der psychischen Funktionen zum Menschen hin entwickeln. Und was dabei rauskommen soll, ist, dass ich sehe, wenn eine Funktion entsteht und sich ausdifferenziert in zwei Funktionen, sehe ich den Zusammenhang von Funktionen. Weil das ja auch vorher eine war, nicht? Wenn ich mir die Grundform angucke, das Psychische, dann so Einzeller, die schwimmen so rum im Wasser und können unterscheiden zwischen warm und kalt, meinetwegen. Und wenn sich jetzt die Unterscheidung von warm-kalt verbindet mit einer Wertung, dass warm gut ist, dann bewegt sich der Organismus nach warm. Und das macht evolutionär nur Sinn, wenn im warmen Wasser meinetwegen mehr Nahrung ist. Oder im hellen, weil an der Oberfläche mehr schwimmt. Und diese Einheit von Orientierung, Wertung und Bewegung, das ist sozusagen die Grundidee des Psychischen. Und wenn ich das so fasse, kann ich bis zum Menschen hochgehen und sagen, okay, auch bei uns sind Orientierung in der Welt, Wertung, also Emotionalität und Praxis letztlich eine vermittelte Einheit. Und nicht, wir haben irgendwie ein Fühlen, was unabhängig ist vom Denken. Das ist sozusagen die Idee, über so eine Rekonstruktion die wesentlichen psychischen Funktionen rauszufinden. Aber ich habe da so meine Zweifel. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, wo kommt der eigentlich wissenschaftstheoretisch oder philosophisch her, der Holzkamp. Und meine Vermutung ist, der kommt aus einer bestimmten Spielart von Marxismus, die in Westdeutschland auch groß war. Das nennt man Marxismus-Leninismus. Das ist letztlich die Parteispielart, wie sie in Ostdeutschland gelehrt wurde, ne, vom Marxismus. Und der ist geprägt durch ein paar philosophische Grundannahmen, wo ich sagen würde, in seiner ganzen Konstruktion kommen die immer wieder zum Vorschein. Und ich mache das jetzt nur stichpunktartig, vielleicht kommen wir später nochmal drauf zurück. Das eine ist sozusagen eine Vorstellung von, wie funktioniert eigentlich Geschichte? Und da würde Marxismus-Leninismus immer sagen, eine Geschichte ist eine Entwicklung vom Niederen zum Höheren über dialektische Umschläge. Und am Ende dieser Geschichte steht notwendig der Kommunismus. Über die Aufhebung von Klassenwidersprüchen, weil es die Arbeiterklasse gibt, die als global unterdrückte Klasse notwendig das universelle Interesse der Menschheit vertreten muss. Also die Idee ist, Es gab in der Gesellschaft immer verschiedene Klassen und die haben gegeneinander gekämpft. Und in der bürgerlichen Revolution zum Beispiel hatten wir den Adel, den Klerus, das Bürgertum und darunter das Proletariat, also letztlich vier verschiedene Klassen. Das Bürgertum übernimmt die Macht, nur um das Proletariat weiter zu knechten. Und der Trick ist, man sagt, so war die Geschichte, dann ist das Proletariat die Klasse, unter der es gar keine Klasse mehr gibt. Das heißt, wenn die die Macht erobert, dann hat sie gar kein Interesse mehr, irgendwen anders zu unterdrücken. Deswegen ist die Arbeiterklasse sozusagen in ihrem Interesse universell, hat kein Interesse mehr an Ideologie, weil will ja niemanden mehr unterdrücken. Und deswegen ist der Standpunkt der Arbeiterklasse derjenige, wenn ich den als Wissenschaftler einnehme, derjenige, der mich schon irgendwie zur Wahrheit führt. Und das ist sozusagen diese drei ineinander verzahnten Punkte, sind quasi diese verdichtete ML-Theorie, die natürlich der Trick daran ist, wenn ich dann die Arbeiterklasse mit der Partei identifiziere, dann komme ich tatsächlich dabei raus zu sagen, die Partei hat immer recht. Genau. Und dazu muss man immer noch feststellen, wenn ich sage, okay, Ideologie, da geht es um Herrschaftsbegründung im eigentlichen Sinne, sagt man ja, aber wenn ich auf die Natur gucke als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler, dann habe ich ja gar kein ideologisches Programm. Ich will ja nur wissen, wie die Natur wirklich aussieht und deswegen ist die quasi klassenindifferent und damit ideologiefrei. Aber wie sieht es eigentlich bei den Wissenschaften aus, die sich Holzkamp da vornimmt? Nämlich Biologie, Ethologie, also Verhaltensforschung und Paläoanthropologie. Naja, erstmal feststellen, Evolutionstheorie, wenn man sie sich anguckt, ist modelliert am Paradigma kapitalistischer Gesellschaften. Ohne kapitalistische Ökonomie und deren Kenntnisnahme wäre Darwin gar nicht auf seine Idee gekommen. Und Wallace übrigens auch, der ja gleichzeitig mit Darwin die Theorie entwickelt hat. Beide haben den gleichen Ökonomen gelesen und das auf die Natur übertragen. Auch sonst werden evolutionäre Modelle, wenn man sie sich anguckt, immer ökonomisch gebaut. Ja? Und das Paradigma war ganz lange Konkurrenz, da kann man sich jetzt darüber unterhalten, seit kurzem, seit 20, 30 Jahren, wird vor allem auch kooperative Strukturen, Sozialstrukturen näher untersucht und deren Rolle. Das hat aber auch mit Entwicklungen in der bürgerlichen Gesellschaft zu tun, dass Leute auf einmal auf die Idee gekommen sind. Und wenn wir uns die Paläoanthropologie angucken, also die Forschung von Urmenschen, dann wird es ganz bitter. Also da schießen quasi die spekulativen Zügel völlig frei. Also die Leute kommen dann auf die Idee, das alles am Modell der bürgerlichen Kleinfamilie zu modellieren. Ja, und sagen, also das hat sich so entwickelt, weil der Mann hat das gemacht und die Frau hat das gemacht und zur Kinderaufzucht. Jedenfalls haben wir hier bei Paläoanthropologie ist immer ganz entscheidend, wie stelle ich mir eigentlich diese Gesellungseinheit vor, die ich da beforsche und wie interpretiere ich danach meine Daten. Was ich damit nur sagen will, ist, diese Wissenschaften sind alles andere als ideologiefrei. Das ist die Frage, wie geht denn Holzkamp eigentlich damit um? Es gab in den 70ern dieses Dreiergestirn, Holzkamp, Osterkamp und Schurich, die gemeinsam, also Schurich hat da die Hauptarbeit gemacht, die biologischen Tatbestände gesichtet haben und gemeinsam diskutiert. Die GdP bleibt übrigens auf dem Level, das sagt Holzkamp auch. Das kann er nicht neu untersuchen, also wir haben da einen Forschungsstand der Mitte 70er. Sie wussten schon, da gibt es irgendwas mit Modellbildung, das haben sie vor allem bei Konrad Lorenz diskutiert, aber das ist auch nur so ein Randproblem für die. Irgendwie hatten sie aber trotzdem das Gefühl, die richtigen Theorien sind schon biologisch neutral. Also sie zeigen, das Problem der Ideologie da drin oder des Projektiven, der Spekulation, wird manchmal angerissen, aber meistens wird so getan, als wären das einfach wissenschaftliche Ergebnisse, an die man sich schon halten kann. Und ich würde behaupten, am Ende wählen Sie die Theorien einfach nach dem Kriterium aus, was erscheint mir plausibel. Und die Frage ist, was ist denn das, wenn ich mir überlege, was erscheint mir plausibel? Naja, wonach unterscheide ich, wenn ich habe widersprechende Hypothesen, wonach entscheide ich, welche richtig ist? Naja, ich klopfe sie danach ab, ob sie in mein sonstiges Denken halt so reinpassen. Ja? Und das heißt, letztendlich ist das entscheidende Kriterium, ist mir das politisch sympathisch, was da mir als These entgegenkommt? Ja oder nein? Und erst wenn mir politische Theorien unsympathisch ist, dann gehe ich ran und setze allen Hirnschmalz ein, das zu widerlegen. Wenn ich das sympathisch finde, habe ich überhaupt keinen Grund, nicht da, dann nehme ich das gerne hin. Ja. Und ich würde das so Plausibilitätseffekte nennen. Genau. Und behaupten natürlich auch bei uns, bei unserem emanzipatorisch intendierten Denken, finden die sich laufend. Ja? Und wir müssen natürlich, wenn wir kritisch mit uns selber umgehen, auch gucken, wo unterläuft uns das denn eigentlich? Als komplementären Begriff würde ich vorschlagen, den Begriff der politischen Funktion. Das heißt, wenn ich jetzt hier drei verschiedene Theorien habe, ne, ganz klassisch über die Vorstellung von menschlicher Natur, kann ich mir entweder vorstellen, nicht, wie das Kropotkin zum Beispiel gemacht hat, Menschen sind von Natur aus kooperativ und moralisch. Der hat so richtig eine Evolutionstheorie geschrieben, die nur auf Tiere haben sich gegenseitig gern funktioniert, um dann zu sagen, ja, der Mensch ist doch da genauso. Oder ich mache es marxistisch, sage, Menschen sind von Natur aus gesellschaftlich, das heißt weder gut noch schlecht, sie entwickeln sich in der Gesellschaft. Oder ich habe eher die konservativ-pessimistische Vorstellung, Menschen sind von Natur aus egoistisch. Die Frage ist, was ist jetzt richtig, wenn ich jetzt rangehe mit dem politischen Ziel, ich will den Kommunismus, ja, dann brauche ich natürlich ganz dringend die Hypothese, Menschen sind zum Kommunismus fähig, ja. Das ist mein politisches Erfordernis. Diese beiden Theorien würden prinzipiell damit zusammenstimmen, ist eher schlecht. Also ist die These schon mal falsch. Ihr seht, ich habe jetzt die Pfeile umgedreht. Jetzt ist auf einmal nicht mehr meine Suche, was ist denn richtig Ausgangspunkt meines Forschens, sondern unter der Hand gehe ich sozusagen vom Ziel aus runter und sortiere mir dann meine Theorien zurecht und sage, das eine stimmt, das andere nicht. Ich würde sagen, das ist kein bewusster Vorgang, sondern das ist sozusagen ein unbewusster Vorgang, der uns beim Forschen ständig unterläuft. Und es geht auch gar nicht anders, weil wir müssen ja irgendwo andocken und sagen, das ist mir plausibel oder das ist mir nicht plausibel. Ich würde immer darauf hinweisen, das politische Motiv da drin ist immer sehr stark und das muss man sich auch transparent machen. So. Sinnlose Animation. Yeah. So. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Holzkamm. Vielleicht gibt es dazu schon mal Fragen. Ich bin da jetzt so durch die beiden Themen. Fragestellung war Holzkamp und dann Sprung, ML und Plausibilitätstheorien so durchgeritten. Bist du dir so sicher, dass nicht zuerst die Theorie kam, die besagt hat, Menschen sind irgendwie so und so geschaffen und danach die Überlegung kam, Menschen sind Kommunismus fähig? Also du hast das jetzt andersrum dargestellt und ich frage, ob es vielleicht doch nicht andersrum ist. Du meinst, ob Leute sich so angucken, wie gehen Menschen miteinander um oder wie verstehe ich einen Menschen und sage, okay, aus dem, was ich in dieser Gesellschaft so sehe, leite ich mir ab, dass zumindest die Hoffnung besteht, dass das möglich ist. Ja, sicherlich ist das eine sehr schematische Darstellung, sondern so kann man natürlich auf die Idee kommen. Ich würde nur sagen, wenn man dann schon mal da ist, zu sagen, ich will Kommunismus und dann kommen mir andere Theorien entgegen, die dem vielleicht widersprechen. Und alle Theorien haben gleich viele Argumente für sich oder gegen sich. Dann werde ich mich ja erstmal für die entscheiden, die das unterstützen. So meinte ich das. Du hast einen Einspruch an der Stelle schon. Nee, kein Einspruch, sondern ich will das noch komplizierter machen. Weil der Begriff des Kommunismus hängt ja auch davon ab, was ich für einen Begriff der menschlichen Natur habe, der davon abhängt, was ich für einen Begriff vom Kommunismus habe. Das heißt, es ist ja ein doppelt reflexives Verhältnis. Ich kann ja auch auf die Idee kommen, guck dir die Leute an, mit denen kannst du keinen Kommunismus machen. Oder guck dir die Leute an, mit denen kannst du nur Kommunismus machen, wenn die Partei sagt, wo es lang geht. Ja, also das sozusagen genau das kritisch zu reflektieren, da stimme ich dir voll zu, ist eben, muss Teil der Theoriebildung sein und des Prozesses. Aber was hat sich denn an Marx angeguckt zuerst? Also, wisst ihr, was ich meine? Anderes Seminar, ja. Super spannend, aber... Nein, ich verstehe. Ich glaube, wir sollten noch zu dem, zu dem inhaltlichen Thema kommen. Was ist denn nun da dran mit dem Problem einer menschlichen Natur? Ja. Ein Motiv könnte auch sein, ich formuliere eine optimistische Theorie und outsource die kritische Reflexion, weil ich mir denke, das andere ist ja eh mehrheitlich dominant und dann werden die das schon zerlegen und wenn die es nicht können, dann beweist es die Richtigkeit meiner Theorie. Ja, es kann aber auch sein, das ist ja die Theorie von den linken SpinnerInnen, die gucke ich mir überhaupt gar nicht an. Ne? Also du hast ja den Marxismus-Feminismus so skizziert und das kam mir jetzt wie so ein grober Abriss vor und ich frage mich vor allen Dingen jetzt bezogen auf Holzkamp, ob er das denn so vertreten hat oder ob man das quasi so nachweisen kann im Text. Also das wäre jetzt ein Riesenthema, das wollte ich so outsourcen. Nicht in allen Punkten, in manchen schon. Und ich würde sagen, vielleicht kommt es nachher durch, an welchen Stellen ich meine, dass das im Text dann doch durchscheint. Genau. So. Noch eine letzte methodische Vorbemerkung machen, nämlich zwei wichtige Begriffe bei Holzkamp. Das sind Funktionswechsel und Dominanzwechsel. Also seine Vorstellung ist von Evolution, die ich übrigens richtig finde, dass man, wenn sich in der Evolution eine neue Struktur entwickelt, die sich ja nicht aus dem Nichts entwickelt, sondern aus einer Struktur, die vorher eine andere Funktion hatte. Der Kiefer zum Beispiel hat sich aus Kiemenbögen entwickelt, die dann nach vorne gerutscht sind und dann auf einmal brauchbar waren, um Nahrung zu zerkleinern und dann in die Richtung weiterentwickelt haben. Das nennt man dann Funktionswechsel. Aber damit das evolutionär funktioniert, kann diese neue Funktion, die ja noch nicht vollständig ausgebildet ist, noch nicht überlebenssichernd sein, sondern nur sozusagen so weit das Überleben befördern, dass es positiv ausselektiert wird, aber noch nicht, das Leben, Überleben darf noch nicht komplett davon abhängen, weil sonst würde der Organismus aussterben, weil er irgendwas hat, was nicht funktioniert. So. Und deswegen, sagt Holzkamp, gibt es quasi noch eine zweite Stufe, einen zweiten Umschlag, den Dominanzwechsel. Das ist dann, wenn sozusagen bei dem Fisch die Ernährung über Kiefer zerkauen systementscheidend ist. Und das ist natürlich ein langer evolutionärer Zeitraum, der da stattfindet. Warum ist das jetzt entscheidend? Das ist sozusagen unser Themenfeld, die Evolution zum Menschen hin, die er sich anguckt, nicht? Da unten haben wir Australopithecus, das ist im Endeffekt ein Affe, aber ein auf zwei Beinen laufender Affe. Also verabschiedet euch bitte von diesem Bild, was man immer hat, wo diese Leute so gebückt laufen und sich immer weiter aufrichten, das ist einfach falsch. Ja, der Affe richtet sich auf und dann steht er. Aber mehr tut er auch nicht. Ja, also der verwendet schon so ein paar Werkzeuge, aber im Endeffekt lebt er und stirbt er wie ein Affe. Ne? Man hat lange gerätselt, ist ja noch auf Bäume geklettert, jetzt hat man rausgefunden, dass Lucy, ja, die berühmteste aus Australopithecus, aus 12 Metern Höhe gestorben ist. Und er hat sich also Knochen angeguckt, woran ist sie eigentlich gestorben. Und jetzt geht man davon aus, sie ist vom Baum gefallen. Ja? Und zwar im großen Bogen. Das konnte man computermäßig simulieren. Sie hat also versucht, von Baum zu Baum zu springen, schließt man auf. Was durch die Zweibeinigkeit auftaucht, ist, dass auf einmal sozusagen eine bessere Auge-Hand-Koordination möglich ist und deswegen wird sozusagen die Benutzung von Mitteln zur Erreichung von Zielen, bei Primaten haben wir das, die verwenden einen Stock, um an irgendwas ranzukommen, aber sobald sie das Ziel erreicht haben, wird der Stock weggeschmissen, wird also nicht aufbewahrt. Bei späten Australopithecinen finden wir schon Geröll, was aufgehoben wird. So zweimal angeschlagen und dann nehmen die das aber mit, weil es praktisch ist. Das heißt, das Ding bekommt eine dauerhafte Bedeutung. Und dann, Übergang zur Gattung Homo, wird das also immer mehr bestimmender, die Werkzeugherstellung. Und damit würde Holzkamp sagen, eine Form kultureller Entwicklung, weil der Werkzeugzweck sozusagen gelernt wird und weitergegeben. Und das heißt, mit der Werkzeugerstellung in diesem Bereich hier haben wir den Funktionswechsel hin zur neuen Funktion kulturelle Entwicklung. Der Dominanzwechsel, und das ist jetzt ganz entscheidend, das ist nämlich der Punkt, den ich in meiner Magisterarbeit nicht falsch verstanden habe, findet jetzt da oben statt, erst beim Jetzt-Mensch, und zwar mit Beginn des Neolithikums. Und wir sehen diesen Gap, da unten ist das Aufkommen des Homo sapiens, genetische Fertigstellung, seitdem keine genetische Veränderung mehr. Seit 20.000 Jahren aber erst dieser Dominanzwechsel, den können wir im Prinzip erst vor 10.000 Jahren ansetzen. Und das heißt, die Entwicklung des Menschen, die weitere Entwicklung ist nicht mehr abhängig vom Evolutionsgeschehen, sondern von der kulturellen Entwicklung. Das ist ein ganz anderer Prozess, den wir uns jetzt anschauen müssen. Das heißt, ab dem Dominanzwechsel schauen wir nicht mehr an, was hat sich sozusagen in unserer biologischen Grundlage verändert, sondern wir schauen uns an, was hat sich gesellschaftlich verändert, dass mit der gleichen psychischen Funktionsgrundlage ganz andere psychische Fertigkeiten, Fähigkeiten oder auch Funktionsweisen, Reaktionsweisen entwickelt haben. Was hattest du da falsch verstanden? Das habe ich nicht verstanden. Also, ich habe mich immer gefragt, was dieser Dominanzwechsel, der geht doch gar nicht in eins mit der Fertigstellung vom Menschen. Und er redet halt immer von dieser Zwischenphase, wo sich was rausgebildet hat. Dazwischen. Genau, das, was ich hier mit Zwischenphase gemacht habe. Also sozusagen, die Vorstellung ist, ich habe schon eine kulturelle Entwicklung, aber es passiert noch super viel Evolution. Ja? Die Menschen verändern sich, nicht? Bilden verschiedene Unterspezies aus, wie eben den Neandertaler Homo erectus, besiedelt schon die ganze Welt, bleibt da auch ganz lange, auch als Homo sapiens dann auch in Asien ankommt, trifft er noch auf den Homo erectus, der in Asien immer noch wohnt. Ja? Und die haben offensichtlich auch Kontakt. Ja? Die Laus von dem einen springt auf den anderen rüber, kann man genetisch feststellen. Bei Neandertaler und Mensch übrigens auch so. So. Also, die Vorstellung ist, ich schaue mir an, wie die werkzeugvermittelte Naturaneignung als erstmal untergeordneter Prozess immer mehr bestimmend wird, bis das sozusagen der Hauptentwicklungsgang ist. Und daraus kann ich rausfinden, wie muss eine psychische Funktionsgrundlage eines Menschen beschaffen sein, um das möglich zu machen, dass auf einmal so eine kulturelle Entwicklung stattfindet und genau. Und dass Menschen sozusagen Werkzeug vermittelt ihr Leben selber gewinnen. Das ist die Vorstellung. Das ist jetzt dieser Dominanzwechsel, lasse ich mal weg. Ja. Das habe ich alles schon erklärt. So. Kommen wir jetzt zum Werkzeuggebrauch, weil das ist dann das Beispiel, an dem ich die Kritik machen würde. Konntet ihr mir soweit noch folgen? Also, die Geschichte, die Holzkamp uns erzählt, ja? Heißt es bei Holzkamp, dass sich eine weitere Evolution noch ausschließt oder kann die immer noch stattfinden? Nein, die schließt sich natürlich nicht aus, weil sozusagen, wir haben ja erst 10.000 Jahre Menschheitsgeschichte, das ist ja evolutionär ein Augenzwinkern. Jedenfalls evolutionär ein Augenzwinkern für Organismen mit so einer Lebensspanne. Ja? Eintagsfliegen ist Evolution, kann man Evolution beobachten im Labor, aber bei Menschen ist es schwierig. Aber sozusagen der Trick ist nicht, dass die Evolution außer Kraft gesetzt wird, sondern wir können ja immer noch unsere eigene Lebensgrundlage zerstören. Das ist ja eine ganz reale Gefahr. Und wir sind natürlich immer noch darauf angewiesen, uns täglich mit der Natur in Verbindung zu setzen. Das heißt, sozusagen diesen Stoffwechsel mit der Natur zu haben. Ja? Wir bleiben ja auf die Natur angewiesen, aber wir sind sozusagen ein Stück mehr in der Lage, uns davon freizumachen, eben über Naturbeherrschung. Und das gibt es natürlich in unterschiedlichen Graden, ob man sozusagen in der Lage ist, sich Behausung und Bekleidung so zu bauen, dass man tatsächlich auch in der Polarregion überleben kann, oder ob man dann irgendwann in der Lage ist, eine Klimaanlage zu bauen. Ich wollte vielleicht noch daran anschließend sagen, dass aber Holzkamp, also nicht sagen würde, zum Beispiel die ganze Menschheit an sich kann natürlich auch durch irgendeinen Meteoroiden oder so aussterben, aber das halt alles, was zum Beispiel innerhalb der Gesellschaft jetzt an Vorteilen passiert, also was weiß ich, dass weiße Menschen auf der ganzen Welt irgendwie andere Menschen teilweise unterdrücken, ist was das, was man nicht mehr der Evolution zuschreiben kann, sondern das ist eben ein historisches Verhältnis. Also quasi innerartliche Evolution greift nicht mehr, sondern es ist ein gesellschaftlicher Prozess. Genau, oder ein anderes Beispiel wäre, natürlich gibt es noch evolutionäre Prozesse bei Menschen, die man gut beobachten kann. Also das berühmteste Beispiel ist die sogenannte Sichelzellenanämie. Das ist eine Mutation auf ein Gen, das dazu führt, dass Blutkörperchen nicht mehr rund, sondern sichelförmig sind. Und wenn man sozusagen das von beiden Eltern hat, also Monozygot, dann stirbt man relativ schnell, ist also ein Selektionsnachteil. Wenn man es aber Heterozygot hat, das heißt, dann ist es nicht ausgeprägt, aber macht resistent gegen die Malaria. Und man sieht jetzt, dass in Malaria-Gebieten diese Gene für die Sichelzellenanämie wesentlich weiter verbreitet sind. Könnte jetzt sagen, das ist ein Beispiel davon, dass die medizinische Versorgung immer noch scheiße ist. Ja? Wenn die medizinische Versorgung besser wird, dann wird sich dieser Effekt auch hoffentlich nochmal umkehren. Beziehungsweise nicht umkehren, sondern es wird egal, weil man beides behandeln kann. So, jetzt ist die Frage, was folgt eigentlich psychisch aus diesem vermehrten Werkzeuggebrauch für Holzkamm? Das erste wären sozusagen emotionale und motivationale Voraussetzungen. Und die Voraussetzungen wären erstmal, ich muss nicht mehr motiviert sein nur von meinem primären Ziel, ich will was fressen, sondern schon die Teilnahme an der Gruppenaktivität als solche muss Befriedigungswert in sich haben. Da gibt es übrigens von Tomasello, das ist so ein Vergleichender, der vergleicht immer Kinder mit Schimpansen, das ist ein bisschen fragwürdig, aber sozusagen das Interessante ist, der guckt dann halt, kann man Kooperationen mit Schimpansen machen und mit Kindern und stellt fest, beide lassen sich auf Kooperationsspiele ein. Aber bei Schimpansen, wenn ich das sein lasse, dann gehen die ihrer Wege, es interessiert den Scheiß. Ja? Während wenn du mit einem Kind so eine längere Zeit was spielst, dann gehst du auf einmal raus aus der Interaktion, dann ist das Kind richtig gepisst. Ja? Und daraus schließt er so ein bisschen, dass sozusagen gemeinsame Aktivität schon für kleine Kinder irgendwie Befriedigungswert in sich haben. Kann man natürlich immer fragen, er tut immer so, als ob das Kind frei ist von Gesellschaft, ne? Deswegen ist das so zweifelhaft, aber trotzdem passen, Stichwort Plausibilitätseffekte, diese Befunde hier super rein. Ne? So. Das zweite ist, das nennt er dann sozialen Kontrollbedarf. Also er sagt, bei Tieren, ja, die lernfähig sind, also wir denken jetzt an klassische Säugetiere, ja, die sind nicht mehr so Reizreaktionen wie beispielsweise Insekten. Ja, ich suche das auf und dann passiert das und dann bin ich woanders weg, sondern die müssen richtig selber lernen, wie jage ich meine Beute. Deswegen haben wir da auch das erste Mal Spielverhalten bei Jungtieren. Und in dem Moment, wo ich eine neue Umwelt mir immer aneignen oder erkunden muss, brauche ich ja eine Regulation. Wie viel Zeit habe ich noch? Ich rede viel zu lange, ne? Ist nicht schon lange. Österreich. Es ist jetzt 14:14. Oh, dann kürzen wir das vielleicht einfach mal ab. Also, kurz und gut, Angst bei so lernfähigen Tieren ist, ich reguliere, wann ist Flucht und wann ist Zugehen. Und das ist gesteuert. Und wenn ich aber beide Möglichkeiten nicht habe, bin ich in der Enge und habe Angst. Das wäre Angst bei Tieren. Und bei Menschen oder vor Menschen wäre es dann auf einmal der Verlust, durch die Gruppe abgesichert zu sein. Ja, also wenn ich sozial isoliert bin, dass dann Angst auftaucht. Zweite Voraussetzung, ich überspringe das jetzt mal, weil das gar nicht so wichtig ist und wir vielleicht später drauf kommen. Ne? Welche kognitiven Voraussetzungen im Werkzeug stehen, nämlich, dass es allgemein nutzbar ist und dadurch die erste Abstraktion möglich ist. Das Interessante ist, dass das Resultat, wo er rauskommt, über diese werkzeugvermittelnde Tätigkeit, sagt er, entwickelt sich sowas wie eine vorausschauend vorsorgende Lebensgewinnung. Das heißt, schon nur Menschen überlegen sich, okay, was muss ich alles machen, damit ich später noch Essen habe. Und es gibt einen kollektiven Arbeitsprozess und es entwickelt sich diese Möglichkeit zur gesellschaftlich-historischen Entwicklung. Und die individuelle Existenz, das ist jetzt der Trick, wird nicht mehr in direkter Auseinandersetzung mit der Natur gewonnen, sondern in kollektiver Auseinandersetzung, also immer vermittelt über die Gesellungseinheit. Was nach dem Dominanzumschlag dann die Gesellschaft ist, so dass ich heute meistens gar nicht mehr das Gefühl habe, im direkten Austausch mit der Natur zu stehen. Und alle psychischen Funktionen, die ich mir anschauen kann, wäre das Resultat, sind auf diesen Prozess dann gerichtet. Damit habe ich sozusagen die marxische These bestätigt, Menschen sind Produzenten ihrer eigenen Lebensbedingungen und die Arbeit ist das anthropologische Zentrum, und zwar die produktive Arbeit, das Arbeiten mit Werkzeugen. Ja, das ist der menschliche Entwicklungsmotor bei Holzkampf. Und was für ein Move steckt da eigentlich drin? Ja? Die Arbeit ist der Motor der Entwicklung. Die psychologischen Voraussetzungen folgen quasi konstruktiv den Notwendigkeiten von gesellschaftlicher Arbeit. Beides wird zwar als wechselwirkender Prozess gedacht, ne, ist Ursache und Wirkung zugleich. Nicht? Ich würde immer auf Nachfrage sagen, Mensch, natürlich ist nicht nur die Arbeit der Motor der Entwicklung, sondern die Entwicklung ist auch Motor für die weitere Entwicklung der Arbeit. Ja? Aber trotzdem bleibt irgendwie diese Kiste, ist die Arbeit, die hier die Entwicklung fortschreibt. Und dadurch fällt ihm aus dem Blick die Ursachen und Wirkungen ganz anderer Entwicklungslinien. Wenn man jetzt sich Geschichten anhört über die Menschwerdung und die bestimmenden Veränderungen, die da stattfanden, von anderen Leuten, dann wird man auf ganz andere Sachen gebracht. Zum Beispiel soziale Funktionen. Nicht? Der Unterschied von gesellschaftlich und sozial wäre, das Soziale ist immer das Unmittelbare und das Gesellschaftliche ist das Vermittelte, worin das Soziale eingebettet ist. Aber wenn ich immer nur gucke, welchen Effekt hat meine eigene Tätigkeit auf den gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang und nicht mehr schaue, was passiert eigentlich in meinem Nahumfeld und was ist da eigentlich wichtig, dann verpasst man relativ viel. Die Leerstellen, die er hat, würde ich sagen, ist Gewicht des Sozialen neben dem Gesellschaftlichen. Und das sind so kleine Entwicklungen, wieder bei Tomasello, der feststellt, Menschen sind in der Lage, gemeinsam ihre Aufmerksamkeit auf etwas Drittes zu lenken. Das machen Schimpansen einfach nicht. Ja? Die gucken, wo guckt der andere hin, weil vielleicht da was für mich Interessantes ist. Aber die haben kein Interesse daran, gemeinsam auf einen Gegenstand zu schauen. Und wir schauen ja jetzt sogar gemeinsam auf einen abstrakten, gedachten Gegenstand. Das ist ja nochmal abgefahrener. Aber sozusagen schon die Leistung zu sagen, hier, schaut mal auf diese Flasche. Jetzt habe ich einen Raum von Leuten, die alle auf diese Flasche schauen. Das kriegt kein Tier hin. Ja? Und das hat viel damit zu tun, wie wir uns sozial koordinieren, und zwar nicht nur für die Werkzeugherstellung. Körperliche Anpassungen kann man sich anschauen. Ja, warum haben Menschen Haarverlust? Das wurde ja in der Geschichte der Philosophie immer eher als ja, irgendwie ein Mangel. Aber letztlich war es eine Kühlungsfunktion. Ja, Menschen können schwitzen am ganzen Körper, damit können die ganz schön lange in der Sonne rennen. Das prädestiniert sie übrigens zu Treibjägern. Ja, da haben Werkzeuge erstmal gar nichts zu tun. Ja, man rennt so lange hinter dem Tier in der prallen Mittagssonne hinterher, bis es einfach umfällt und dann kann man es einfach auch, also dann ist es schon dahin. Ja? fast vollständiges Verschwinden des Geschlechtsdimorphismus, wenn man anguckt, wenn man aus Kralopedizin, da gibt es noch sozusagen Geschlechtsdimorphismus. Der ist bei Menschen so gering, dass man bei Tieren sagen würde, Männchen und Weibchen sieht gleich aus. Also da muss man schon ein gesellschaftlicher Mensch sein, um zu sagen, da gibt es einen gravierenden Unterschied. Also wenn wir uns Tiere angucken mit einem ähnlichen Geschlechtsdimorphismus wie bei Menschen, würden wir sagen, da gibt es keinen. Ja? Und das ist nochmal eine andere Form, wie Menschen eigentlich Gesellschaft lernen können, dass wenn man es sagen mit Tieren vergleicht, also mit Schimpansen vergleicht, Lebensdauer, Dauer der Kindheit und Dauer der Schwangerschaft, dann müssten eigentlich bei Menschen die Schwangerschaft 18 Monate dauern. Ist aber nicht möglich, weil dann ist der Kopf so groß, dann würde er nicht mehr durchs Becken passen und wenn das Becken breiter wäre, würde der aufrechte Gang nicht mehr funktionieren. Das heißt, dass Menschen so völlig hilflos zur Welt kommen, ist quasi ein evolutionärer Kompromiss zwischen aufrechtem Gang und Gehirnentwicklung. Hat aber den wunderbaren Nebeneffekt, dass sozusagen die Hälfte der Schwangerschaft, die zweite, außerhalb vom Mutterleib und das heißt schon innerhalb von Gesellschaft stattfindet, was Menschen nochmal zusätzlich zum gesellschaftlichen Lernen prädestiniert. Und wir haben bei Holzkamp noch, dann komme ich auch zum Schluss, eine Menge Lehrstellung an kultureller Entwicklung, nämlich was bedeutet es, dass Menschen auf einmal anfangen, Schmuck herzustellen? Was bedeutet es, dass es auf einmal wichtig ist, dass der Tod antizipiert wird? Auch auf die wesentliche Rolle dieser gesamten phantasmatischen Welterklärung, Magie, Bannung und so weiter, was sozusagen für die Menschheitsentwicklung total wichtig ist, kommt bei ihm höchstens am Rande erwähnt vor, aber hat sozusagen keinen systematischen Charakter. Und jetzt sage ich euch nochmal, wie so Bürgers, also so schlaue bürgerliche Theorien wie Liberale, diese Geschichte erzählen würden. Und ich würde behaupten, wenn man rangeht mit dem Vorhaben, was Holzkamp hat, ich schaue durch die Evolutionsgeschichte und kriege damit eine plausible Grundlage für meine psychologischen Begriffe, dass man mit den gleichen Geschichten erzählen, nur wenn man sie halt anders erzählen würde, auch zu ganz anderen Grundbegriffen kommen würde. Wenn das stimmt, dann kann man sich fragen, warum macht man sich dann die Mühe, wenn man doch keinen stichhaltigen Beweis geführt hat. Wenn wir uns überlegen, es gibt diesen Dominanzumschlag erst 10.000 Jahre nach der Entwicklung. Homo sapiens ist 20.000 Jahre vorher festgestellt worden. Wenn bürgerliche Psychologinnen und Psychologen sagen ganz häufig Sätze wie, naja, unsere Psyche ist halt nicht gemacht für eine vermittelte Gesellschaft. Unsere Psyche ist gemacht für überschaubare Gesellungseinheiten. Es hat uns irgendwie die Fähigkeit mit auf den Weg gegeben, diese Unmittelbarkeit zu überschreiten. Aber das war nicht kein evolutionärer Anpassungserfolg, sondern das war sozusagen ein Überschusserfolg. Aber an ganz vielen kleinen Ecken können wir dann doch sehen, dass wir eigentlich dieses Steinzeitgehirn haben, ja, was uns immer wieder in die Quere schießt. Und ich würde sagen, wenn man sich die Evolutionsgeschichte anguckt, könnte man zu einem solchen Ergebnis kommen mit den gleich guten Gründen, wie Holzkamp für seine Geschichte hat. Nicht? Man könnte sagen, ja, da ernähren sich durch Jagen, Sammeln, Aas. Und so kannst du auch alle evolutionären Änderungen erklären. Und Werkzeugbedeutung hat auch vielleicht eher eine untergeordnete Rolle am Anfang. Und unsere Psyche ist gar nicht so nur darauf und nur aufs Gesellschaftliche bestimmt. Ja? Und relevant waren eigentlich soziale und symbolische Formen, die die Entwicklung der Lern- und Entwicklungsfähigkeit begünstigen oder ermöglichen. Da wäre man sozusagen eine ähnliche Geschichte erzählt, der Philosoph Arnold Gehlen, ja, hat er 1940 geschrieben, das Buch in Deutschland. Ja. 1944 hat er es nochmal komplett überarbeitet und alle Bezüge zur NS-Philosophie rausgestrichen. Und danach wurde er auch damit berühmt, davor auch schon. Und der sagt immer, wenn man sich anguckt, Menschen müssen reizoffen sein und Menschen müssen einen Antriebsüberschuss haben, damit sie so lernfähig sind, weil wir eben nicht mehr instinktgebunden sind an einzelne Gegenstände, die wir haben wollen, müssen wir sozusagen einen Überschuss von Instinkt, von Triebenergie haben, weil die eben gesellschaftlich geformt werden muss. Und dieser Überschuss an Triebenergie, der ist so destruktiv, da brauchen wir ganz knallharte Institutionen, die das einhegen, weil sonst passiert was ganz Schlimmes. Also der kommt über so eine evolutionäre Erzählung am Ende zu einem sehr konservativen Gesellschaftsmodell. Ich wollte nur sagen, wenn man so eine Evolutionsgeschichte erzählt, kann man eben auch da rauskommen. Und ich glaube, ich will jetzt nicht so ein Ding, ja, man kann es so sagen, man kann es so sagen. Ich glaube, es gibt methodische Gründe, dass man das eine oder das andere nicht wissenschaftlich entscheiden kann, ob es richtig ist. Weil man eben in eine Vergangenheit guckt und die spekulativ bearbeiten muss, aus methodischen Gründen. Damit wäre ich am Ende. So, sorry, viel zu lang. Also es war jetzt eine ganz schöne Packung. ich weiß jetzt nicht so richtig, wo ich ansetzen kann. Meine Grundlage war ja deine Magisterarbeit und die Grundlage ist jetzt ein bisschen anders sozusagen, eine erneuerte Grundlage, muss jetzt ein bisschen spontan drauf reagieren. Aber du hast am Anfang schon so ein bisschen die Problematik aufgezeigt und glaube ich, würdest dich auch selber unter der Problematik sehen. Das heißt, ich habe das für mich auch so beim Lesen der Arbeit zusammengefasst, das, was er dem Holzkamp unterstellt, mache er ja selber. Sozusagen, er hat eine bestimmte politische Vorentscheidung und danach unterlaufen dem Martin genau die gleichen Plausibilitätseffekte wie dem Holzkamp sozusagen. Der sortiert das so aus, ja, das passt in Kram, das wäscht ihn ordentlich, das passt vielleicht nicht in Kram und na gut, rede ich nicht weiter drüber. Also so ein bisschen so ein Eindruck hat das auf mich gemacht. Wirft jetzt auf so einer größeren Ebene die Frage auf, wie messen wir, welche Kriterien nehmen wir, um über wissenschaftlichen Fortschritt und Erkenntnis nachzudenken? Das sind basale erkenntnistheoretische Fragen. Und da hast du so ein paar Vorschläge eingebracht, die ich teile, sozusagen, dass die Kritik und Selbstkritik des Prozesses selber Teil der Forschung sein muss. Aber wie macht man das jetzt wieder, sozusagen? Wie bringt man, sozusagen, das ist ja wie so, sich selber an den Haaren immer noch ein bisschen aus dem Sumpf ziehen, damit man nicht drin versinkt und nur noch den Sumpf sieht, sozusagen. Das ist gar nicht so einfach zu lösen. Und ich glaube, da gibt es ein paar pragmatische Möglichkeiten, zum Beispiel zur Kenntnis nehmen, was machen die anderen so? Also tatsächlich konträre empirische Evidenzen heranziehen und sagen, prüfen, also ist da jetzt was drin, was mir grundsätzlich widerspricht, oder ist das ein Aspekt, den ich bisher nicht gesehen habe, den ich aber sehr gut einbauen kann. Und ich würde jetzt mal die Behauptung aufstellen, beim Holzkamp liegt Zweiteres vor. Ich habe bisher nichts Umstürzendes an empirischen Evidenzen gefunden, was seine Herangehensweise grundsätzlich in Frage stellen würde. Habe aber viele Evidenzen gefunden, wo ich sagen würde, hat er nicht gesehen, hätte er sehen können, oder hat er nicht gesehen, konnte er noch nicht sehen, weil das sind echt neue Sachen. Ich würde dir in vielen Resultaten deiner Einschätzung, deiner politisch getriebenen Einschätzung, zustimmen. Ich würde aber die Kritik anders machen, sozusagen. Ich bin auch mit der Art deines ML-Bashings nicht einverstanden. Nicht aus inhaltlichen Gründen, da würde ich auch sagen, ja, inhaltlich, glaube ich, können wir uns relativ schnell einigen, aber sozusagen die Herangehensweise, glaube ich, widerspricht so ein bisschen deinen eigenen Ansprüchen. Die müsste nämlich sein, sozusagen, das, was Marxismus, Leninismus will, erstmal als historisches Produkt zu verstehen. Ja, das ist sozusagen in einer konkreten historischen Auseinandersetzung, wurde das dann auch kanonifiziert, unter Stalin nämlich, und das war eine internationale Konfliktsituation und. Das kann man sozusagen versuchen, als historisches Produkt zu verstehen, aber damit nicht dabei stehen bleiben und sagen, das ist jetzt aber kanonifiziert und damit nicht mehr kritikfähig und die Partei hat dann immer recht am Schluss, sondern zu sagen, wo kommt denn das eigentlich her, wie waren die Ansprüche, wie war das bei Marx, wie war das bei Hegel und finden wir da nicht unglaublich tolles Material, auch erkenntnistheoretischer Art, was wir sozusagen befreien können von diesen ganzen kanonifizierten, furchtbar unter bestimmte Ziele untergeordnete Verfremdungen, Verzerrungen und so weiter. Dieser Position bin ich. Ich würde das sozusagen, ich habe so ein bisschen schematisch gesagt, deine Kritik ist eine von außen, ML ist scheiße, passt mir nicht, Stalin passt mir schon gar nicht und ich habe da eine andere politische Sicht, das ist mein Kriterium und von diesem Kriterium gehe ich aus. Ich sage, meine Kritik, natürlich die bessere, ist die von innen. Ich mache es jetzt ganz schematisch, auch ein bisschen, damit es ein bisschen lustig wird. Meine Kritik ist die von innen, die nämlich nicht einfach nur sagt, ja, der ML ist scheiße, das ist ja easy, sozusagen aus heutiger Perspektive zu sagen, sondern ich nehme die Ansprüche der ArbeiterInnenbewegung auch in ihrem wissenschaftlichen Anspruch, Welt und menschliche Natur zu erkennen, ernst und frage immer, wo ist sie unter die Räder gekommen? Wo waren sozusagen Probleme zum Beispiel schon im Marx'schen Werk? Wo waren Probleme dann in der zum Beispiel Erkenntnistheorie von Lenin? Ne? Der hat sich auch damit auseinandergesetzt und hat gesagt, also wer Hegel nicht gelesen hat, der braucht Marx gar nicht zu lesen, der kann das gar nicht verstehen. Ich glaube, darin hatte er recht. Hat dann aber trotzdem sozusagen seine Hegel-Lesweise versucht, wieder sozusagen politisch zu kanonifizieren, wo ich dann sagen würde, damit hat er nicht recht. Ja, also es ist sozusagen differenziert zu beurteilen und immer zu gucken, ja, was hilft uns das heute beim Erkenntnisgewinnen? Und ich finde ja schön, weil am Ende sagst du deiner Arbeit, ja, irgendwie ist der Holzkamp ja eigentlich, nee, das ist misslungen, aber die Kategorien, die sind irgendwie geil, weil mit denen kann man richtig was anfangen. Und da sage ich, das ist kein Zufall, sondern das gibt einen systematischen Grund dafür, dass die Kategorien geil sind, aber nicht ausreichend sozusagen, sondern vielleicht zu schematisch bestimmte Aspekte weglassen und so weiter. Zum Beispiel inhaltlich stimme ich dir völlig zu, dass der Aspekt der Sozialität und der Sozialstrukturen bei Holzkamp unterbelichtet sind. Aber sie sind nicht gar nicht vorhanden, sondern er hat sie total drin, er hat sie sozusagen auch kategorial angelegt, nur unter einer bestimmten Lesweise, Brille, dann sich einseitig fokussiert auf die Arbeit, auf die Werkzeug, auf die gegenständliche Seite. Ich mache es jetzt doch nicht, weil das wird irgendwie zu lang. Ich wollte sozusagen zeigen, wie man auf der Holzkampfschen begrifflichen Grundlage ansetzend an den Begriff des gegenständlichen Werkzeugs und des sozialen Werkzeugs, da hat das nämlich übrigens noch völlig drin auf der Ebene, wir dann sozusagen die Seite des sozialen Werkzeugs, was das eigentlich in der Evolution, Quatsch, in der Entwicklung bedeutet, nicht weiter richtig ausdifferenziert, sondern nur noch auf die Seite des gegenständlichen Werkzeugs geht. Hat ja auch was Faszinierendes, weil es da nämlich den Effekt der Kontinuität, der Kumulation, der Speicherung und so weiter gibt. Unbestreitbar ist das eine Sache, die wichtig ist, um Gesellschaftlichkeit zu verstehen. Aber die andere Seite sozusagen, die so ungegenständlich ist, so sozial und sich irgendwie nicht so richtig niederschlägt, ja oder doch, eben bei kulturellen Ritualen und so weiter, schlägt sie sich ja schon irgendwie nieder, aber hat einen anderen Charakter, ne? der fällt halt weg. Oder nicht ganz weg, aber der kommt eben wirklich nur ganz am Rand vor. Ich glaube aber, dass man mit den Holzkampfschen Kategorien dieses Manko sozusagen völlig auffüllen kann und dass man das dann wieder in Übereinstimmung mit neuen empirischen Forschungen, paläanthropologischen Forschungen und Diskussionen in der Community, ich habe da mal so ein bisschen reingelesen, auch wiederfinden kann. Ne? Die stellen sich ja auch die Fragen, die sozusagen wir uns jetzt stellen, und wie war denn das und so. Man muss dann immer wieder kritisch gucken, naja, wenn die keinen Begriff von Gesellschaft haben, dann muss man sehr aufpassen, aber sie fragen eben zum Beispiel danach, na, wie war denn das mit dem Entstehen der geschlechtlichen Aufteilung, Funktionsteilung, Arbeitsteilung in Anführungsstrichen. Gab es die wirklich? Und stellen dann fest, auch an empirischem Material, die gab es erstmal nicht. Die gab es erstmal nicht. Das ist sozusagen eine Unterstellung, eben, du hast es gebracht, über ein bestimmtes Bild, meinetwegen von Kleinfamilie oder so, und dann findet man die Knochen und dann findet eine gerichtete Knochenleserei findet dann statt, sozusagen. Aber diese gerichtete Knochenleserei findet immer statt. Die findet auch bei uns statt oder bei feministischen Blicken oder die findet immer statt. Und genau diese sozusagen die Richtung, die wir da drin haben, die muss immer uns klar sein, wie wir da drauf gucken, um dann vielleicht zu gucken, ah, da tritt eine neue Richtung, eine neue Interpretationslesart auf, ist die nicht vielleicht auch spannend und kann die uns sozusagen aus den Knochen heraus eine neue Geschichte erzählen, die, wenn wir dann lernen, uns für unsere Handlungsmöglichkeiten heute was bringen. Weil letztlich ist das dann doch sozusagen das alte ML-Kriterium. Am Ende zählt, was wir als Praxis davon rauskriegen. Also wie können wir unsere Praxis heute mit Begriffen verstehen, organisieren, besser machen, sodass wir die verkackten Verhältnisse des Kapitalismus aufheben, uns selber die ganzen Beschränkungen in dem Prozess, in dem wir das tun, erkennen, überwinden. Also ich würde sozusagen noch hinzufügen, das ist so eine Kritik an meine Kritik am traditionellen Marxismus, war ja auch die instrumentelle Trennung von Weg und Ziel. Ja, auf dem Weg durfte die größten Herrschaftsformen auferlegt werden, die Gulags dieser Welt sozusagen wurden mit dem Ziel gerechtfertigt. Ich würde daraus heute den Schluss ziehen, wenn Weg und Ziel derartig auseinanderfallen, dann ist irgendwas theoretisch faul. Das ist ein pragmatisches Kriterium, aber hilft mir zum Beispiel bei Einschätzungen von politischen Theorien, gibt mir ein Kriterium an die Hand. Ich gucke darauf sozusagen, wird von mir jetzt instrumentelle Unterstellung unter ein vorgebliches Allgemeininteresse gefordert, wer auch immer das repräsentiert, ob Partei oder sonst was, oder werde ich selber in die Lage versetzt, mit anderen zusammen mehr Handlungsmöglichkeiten zu gewinnen. So, das ist meine Lesart von und mein Herangehen an auch Theorie und Kritik. Und da kommt dann am Ende eben was anderes raus und dann, ja, da muss man sich auf dieser Ebene dann vielleicht auch auseinandersetzen und diskutieren. Brauchen wir zum Beispiel heute noch sowas, so eine Art Vereinigungsprozess der Meinungen, damit wir gesellschaftlich so schlagkräftig sind, um diesen Moloch-Kapitalismus wegzuräumen? Dahinter steckt aber ein bestimmtes Transformationsmodell. Wie verändert sich Gesellschaft? Nicht meins. Ich glaube, dass sich Gesellschaften so nicht ändern, dass dieses Transformationsmodell, das die Arbeiterbewegung entwickelt hat, heute nicht mehr haltbar ist. Ich könnte das jetzt ausführen, würde ein bisschen länger werden, mache ich nicht. Sondern es gibt andere Modelle gesellschaftlicher Transformation und die, finde ich, müssen wir eben dann diskutieren. So, also ich habe jetzt so ein bisschen auf einer Metaebene gesprochen, ohne mein Beispiel zu bringen. Ich mache jetzt Punkt.